Erster Jahwe spricht zu meinem Herrn. Setz dich neben mich. Ich besiege deine Feinde. Zweiter Jahwe gibt dir Macht aus Zion. Du herrschst über deine Feinde. Dritter, dein Volk hilft dir gerne. Viele junge Männer kommen zu dir. Vierter Jahwe verspricht es fest. Du bist Priester wie Melchisedek. Fünfter Jahwe ist bei dir. Er besiegt böse Könige an seinem Tag. Sechster Jahwe richtet die Völker. Er besiegt viele Menschen im Krieg. Siebter, er trinkt Wasser aus dem Bach. Dann ist er wieder stark.